Hi, people. Hi, Leute. Who are we talking to? Mit wem reden wir? YouTube. People on YouTube. Mit Leuten auf YouTube. So good to talk to you. So gut, mit euch zu reden. Today we want to talk about the subject how to flow in the prophetic. Heute wollen wir über das Thema sprechen, wie man im prophetischen Dienst fließen kann. Do you know why we do what we're doing? Weißt du, warum wir tun, was wir tun? Daniel knows, doesn't he? Also Daniel weiß es, oder? I don't know. Ich weiß nicht. Don't say because it's my job. Sag es nicht, weil es mein Job ist. Wegen der letzten großen Ernte. Listen people, I'm going to open my heart. Hör zu, ich werde mein Herz öffnen. And here is what's happening. Hier ist, was gerade passiert. We are very busy with Brazilian Kids Care building orphanages in Brazil. Wir sind sehr beschäftigt mit Brazilian Kids Care und dem Bau von Waisenhäusern in Brasilien. Very busy with the School of the Prophetic and Supernatural. Wir sind sehr beschäftigt mit der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. In fact, I could do just those two things and I would have more work than most people work. Tatsächlich könnte ich nur das beides tun und hätte mehr Arbeit als die meisten Leute. But many times I've been actually thinking. Aber oft habe ich wirklich gedacht. Shall we just quit all this video stuff and social media stuff? Sollen wir einfach mit diesen ganzen Videos und den sozialen Medien aufhören? But here's why we're doing it. Aber wir machen es deshalb. Not for money. Nicht fürs Geld. Because probably 90-95% of everything we do here is completely free. Denn wahrscheinlich 90-95% von dem, was wir hier machen, ist völlig kostenlos. The little thing that we do, that we charge, is to make sure that we can keep doing this for free. Mit dem Wenigen, das etwas kostet, stellen wir sicher, dass der Rest weiterhin umsonst ist. So here is why we're doing it. Also wir machen es deshalb. Because I have had hundreds, for sure, maybe even thousands of messages. Weil ich hunderte, vielleicht sogar tausende Nachrichten erhielt. Of lives transformed by them listening to these messages on the internet. Wo Leben verändert wurden, weil sie diese Botschaften im Internet gehört haben. Incurable diseases been healed. Unheilbare Krankheiten wurden geheilt. Hundreds of people being saved. Hunderte von Leuten wurden gerettet. So, every time I think about, you know, maybe we should just quit all this. Also immer wenn ich darüber nachdenke, vielleicht einfach damit aufzuhören. I keep thinking of all of these lives being transformed. Dann denke ich an all die Leben, die verändert wurden. So we keep going. Und deshalb machen wir weiter. So let's talk about how to learn to flow in the prophetic. Nun lass uns darüber reden, wie man lernt, im Prophetischen zu fließen. Actually, this is something that we could talk about for hours. Ehrlich gesagt, könnten wir stundenlang darüber reden. But I'm going to give you in a nutshell how to learn to flow in the prophetic. Aber ich werde euch in Kürze erklären, wie man im Prophetischen fließt. Number one. Nummer eins. To prophesy in the original Greek language of the New Testament. Prophezeien in der Originalsprache des Neuen Testaments. It means to speak forth. Bedeutet etwas weitersagen. That's all it means. Mehr bedeutet es nicht. Obviously, when we prophesy, we hear from the Spirit of God and then we speak forth. Offensichtlich hören wir also beim prophetischen Reden von Gott, vom Geist Gottes und dann sagen wir es weiter. That's the first thing you really have to understand. Das ist das Erste, was du wirklich verstehen musst. Why is this so important? Warum ist das so wichtig? Because people never flow in the prophetic because they have a weird religious idea. Viele Menschen fließen nicht im Prophetischen, weil sie eine seltsame religiöse Vorstellung haben, zum Beispiel. Only prophets prophesy. Nur Propheten weissagen. Like this, you will never flow in the prophetic. So wirst du nie im Prophetischen fließen können. Because 1 Corinthians 14, verse 31 says, all can prophesy. Denn 1. Korinther 14, Vers 31 sagt, alle können prophetisch reden. Everybody can hear from God and speak what God is saying. Jeder kann von Gott hören und weitergeben, was Gott sagt. The second weird religious idea is this. Die zweite seltsame religiöse Vorstellung ist, to prophesy has to do with predicting the future. Prophetisch reden hat damit zu tun, die Zukunft vorherzusagen. Of course not. Natürlich nicht. God can speak about the past, the present or the future. Gott kann über die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft sprechen. It simply means you hear and you speak. Es bedeutet einfach, du hörst und du redest. The third mystical or weird religious idea is this. Die dritte mystische oder komische religiöse Vorstellung ist, people think you need a special atmosphere to prophesy. Leute denken, es bräuchte eine besondere Atmosphäre, um prophetisch zu reden. You know, like many times when I preach at a conference, viele Male, wenn ich auf einer Konferenz predige, I'm finished preaching, habe ich die Predigt beendet. Then I just get ready to flow in the prophetic. Und dann mache ich mich einfach bereit, um im Prophetischen zu fließen. The leader of the conference usually he calls the music team up on the platform. Der Leiter der Konferenz ruft normalerweise das Musikteam auf die Bühne. And I usually send them back down. Und ich schicke sie normalerweise wieder runter. Why? Warum? Because you know, here's what pastor said to me over and over again. Den Pastoren habe immer und immer wieder gesagt. But don't you need the music to create an atmosphere so that you can prophesy? Aber brauchst du denn nicht die Musik, um eine Atmosphäre zu schaffen, damit du prophezeien kannst? And they always quote an old always quote an old covenant example. Und zitieren immer ein altbündliches Beispiel. When David played the music, the Spirit of God, you know. Als David auf der Harfe Musik spielte, kam der Geist Gottes. Ihr wisst schon. But we live in the new covenant, and the Spirit of God is inside of me. Aber wir leben im neuen Bund und der Geist Gottes ist in mir. So what atmosphere do I need to create? Also was für eine Atmosphäre soll ich kreieren? I need to connect with the Spirit of God inside of me, not around, try to bring him here. Ich muss mich mit dem Geist Gottes in mir verbinden, nicht ringsum und versuchen, ihn herzubringen. So because people are filled in their minds with so much religious ideas, weil die Leute in ihrem Verstand voll von so vielen religiösen Vorstellungen sind, cannot learn to flow in the prophetic. Können sie nicht lernen, im Prophetischen zu fließen. So that's the first thing you have to understand. You hear God and then you speak forth. Du musst also zuallererst verstehen, du hörst Gott und dann sagst du es weiter. Whatever God says. Was immer Gott sagt. Past, present, future, tomorrow, whatever. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, morgen, was auch immer. That's the first thing. Das ist das Erste. The second thing is this. Das Zweite ist. You have to develop the ability to hear the voice of God. Du musst die Fähigkeit entwickeln, die Stimme Gottes zu hören. You know, you don't learn something. You develop an ability that you already have. Du lernst nicht etwas, sondern du entwickelst eine Fähigkeit, die du bereits hast. I will give you a very classic example. Ich gebe dir ein klassisches Beispiel. The baby is born with the ability to walk. Das Baby wurde mit der Fähigkeit geboren zu laufen. It has muscles, it has legs, it has knees. Es hat Muskeln, es hat Beine und Knie. In reality, the baby doesn't have to learn how to walk, it has to develop this ability. In Wirklichkeit muss das Baby nicht lernen zu laufen, es muss die Fähigkeit zu laufen entwickeln. It's in his genes. Es ist in seinen Genen. And that's how it is with hearing the voice of God. Und so ist es auch mit dem Hören der Stimme Gottes. Because you're a child of God, it is in your genes to hear the voice of God. Weil du ein Kind Gottes bist, ist es in deinen Genen, die Stimme Gottes zu hören. So look what Romans says. Was Römer sagt. Romans tells us that he who prophesies prophesies by faith. That's in Romans 12. Römer 12 sagt, dass der prophetisch redet, es im Glauben tut. So if you don't believe you can hear the voice of God, you will never prophesy. Wenn du also nicht glaubst, dass du die Stimme Gottes hören kannst, dann wirst du niemals prophetisch reden. So that's a very important key to flow in the prophetic. Das ist also ein sehr wichtiger Schlüssel, im Prophetischen zu fließen. If you truly believe that you have the ability to hear the voice of God, then all you have to do is to develop. Wenn du wirklich glaubst, dass du die Fähigkeit hast, Gottes Stimme zu hören, dann musst du diese nur noch entwickeln. I'm going to give another. Ich gebe dir einen weiteren Schlüssel. You have to overcome your fear of mistakes. Du musst die Angst überwinden, Fehler zu machen. Can you imagine if a child is trying to develop the ability to walk and the parents put nothing but fear in the child? Kannst du dir vorstellen, wenn ein Kind versucht, die Fähigkeit des Laufens zu entwickeln und die Eltern nichts als Angst in das Kind legen? The child will never learn how to walk. Das Kind wird nie laufen lernen. Why? Warum? Because the moment it tries to develop the natural abilities, the parents come and say, "Don't you get up! Don't you get up! No! Don't!" Denn in dem Moment, wo das Kind seine natürliche Fähigkeit entwickeln will, kommen die Eltern und sagen, steh bloß nicht auf, mach das nicht, nein, du kannst hinfallen, mach das nicht. Crazy. Verrückt. Prophetic, that's what happened all over the world. Aber im Prophetischen passiert genau das weltweit. Who are you to prophesy? Wer bist denn du, dass du prophetisch redest? No, you're gonna get it wrong. Nein, du könntest das falsch machen. So inside of us there is this constant internal battle we're afraid to fail. In uns ist also der andauernde Kampf, dass wir Angst haben zu versagen. You have to overcome that. Das musst du überwinden. You know, I tell our students of the School of the Prophetic and Supernatural. Ich sage unseren Schülern der Schule des Prophetischen Übernatürlichen die ganze Zeit. Do me a favor and fail. Tut mir einen Gefallen und macht Fehler. What? Was? It's a favor when you fail? Es ist ein Gefallen, wenn du versagst? It is. Ja, das ist es. As long as you have this attitude. Weil solange du diese Einstellung hast. The moment I fail, I learn. In dem Moment, wo ich versage, lerne ich. Look, how are you going to become a great prophet unless you're willing to make mistakes? Wie wirst du ein guter Prophet werden, wenn du nicht bereit bist, Fehler zu machen? So you have to be willing. Du musst also bereit dazu sein. There is a prophet in the United States of America which I admire. I've always admired him. Es gibt einen Propheten in den USA, den ich immer bewundert habe. But today I admire him higher than ever. Aber heute bewundere ich ihn mehr als je. He's a young guy. I don't think he's 40 years old yet. Er ist ein junger Mann. Ich glaube nicht, dass er schon 40 ist. Old he is, but he seems young. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber er scheint jung zu sein. His name is Jean Balls. Sein Name ist Jean Balls. Incredible guy. Ein unglaublicher Mann. Do you know what happened in the year 2020? Weißt du, was 2020 passiert ist? Basically every single major American prophesied that Donald Trump would be president again. So ziemlich jeder große Prophet in den USA prophezeite, dass Donald Trump wieder Präsident werden würde. I'm not saying that this is the fact. I mean, what I just said is the fact. Also das ist einfach ein Fakt. But what I'm saying now, I'm not saying it's the fact, it's just what I know. Aber was ich jetzt sage, ist nicht ein Fakt, es ist nur, was ich weiß. Everything that I know, how the prophets handled their false prophecies. Alles, was ich weiß, wie die Propheten mit ihren falschen Prophezeiungen umgingen, nobody did it as good as Jean Bault. Hat keiner so gut gemacht wie Jean Bault. He raised now in my esteem very, very highly. In meinem Ansehen sehr weit gestiegen. Do you know why? Weißt du warum? He never excused his mistake. Er hat seinen Fehler nie gerechtfertigt. But listen, here's the crazy thing. Aber hör zu, das Verrückte ist. So Jean Bault was known before that as a very accurate prophet. Jean Bault war davor schon als sehr akkurater Prophet bekannt. He prophesied details. Er prophezeite kleine Details. So here's what happened. Folgendes passierte also. He stood up and he, in simple, I only quote from my memory. Er stand auf und ich zitiere einfach aus meinem Gedächtnis. Er sagte ungefähr Folgendes. Guys, I got it wrong. Leute, ich habe mich geirrt. I ask for forgiveness. Ich bitte um Vergebung. I ask for grace. Ich bitte um Gnade. I'm a young man, a young prophet. Ich bin ein junger Mann, junger Prophet. And I have to learn. Und ich muss noch lernen. And what am I going to do now? Und was ich jetzt machen werde ist, I'm just going to stay close to Jesus and develop my intimacy with him. Einfach nah an Jesus zu bleiben, um meine Intimität mit ihm weiterzuentwickeln. And I'm going to learn and grow in my prophetic ministry. Und ich werde lernen und in meinem prophetischen Dienst wachsen. Listen. Hör zu. When I read this, I thought, that's the attitude we have to become powerful prophetic people. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist die Einstellung, die wir haben müssen, um kraftvolle prophetische Menschen zu werden. Don't be afraid to make mistakes. Hab keine Angst, Fehler zu machen. When you make the mistake, say this. Wenn du Fehler machst, dann sag Folgendes. Oops. Oops. I thought I heard God, but I didn't. Ich dachte, ich höre Gott, aber das tat ich nicht. And then you don't quit. Und dann gibst du nicht auf. You keep going by faith, believing that yes, you can hear God. Du machst im Glauben weiter und glaubst, dass du Gott ja hören kannst. Only through practice you can learn to flow in the prophetic. There is no other way. Nur durch Übung kannst du lernen, im Prophetischen zu fließen. Einen anderen Weg gibt es nicht. And then there's another thing. Und da gibt es noch etwas. Learn is simple truth. Lerne diese einfache Wahrheit. That God cannot be limited in the way he speaks. Dass Gott nicht eingeschränkt werden kann, auf welche Art und Weise er spricht. God can speak through visions, through smells, through tastes, through events, through circumstances, through many, many ways. Gott kann durch Visionen reden, durch Gerüchte, durch Geschmäcker, durch Veranstaltungen, durch Umstände, durch viele, viele verschiedene Wege. So once you understand that God can speak in any possible way throughout the whole day, you learn to be sensitive to his voice. Sobald du verstehst, dass Gott durch den ganzen Tag hindurch auf jede nur denkbare Weise reden kann, lernst du, sensibel für seine Stimme zu werden. Do you know, many times I sit on my computer and I work. Oft sitze ich einfach nur an meinem Computer und arbeite. I'm focused on what I do. Ich bin auf das fokussiert, was ich mache. Suddenly I have a little sensation of God speaking. Plötzlich habe ich ein kleines Empfinden, dass Gott redet. I stop. Ich höre auf, was ich mache. Nehme mein Handy. And I send a prophetic word to the person. Und sage der Person das prophetische Wort. It happened so, so many times. Das ist schon so, so viele Male passiert. Every time I get a message back, people saying something like this. Und jedes Mal bekomme ich eine Nachricht zurück, in der die Leute so etwas sagen wie how I needed to hear wie sehr ich das hören musste. Yes, you can learn to flow in the prophetic. Also ja, du kannst lernen, im Prophetischen zu fließen. Listen, I recorded this video because this has been one of the requests. Hör zu, ich habe dieses Video aufgenommen, weil darum gebeten wurde. Not to do any other thing. Nicht um irgendwas anderes zu machen. You do want to learn deeper. Aber wenn du tiefer lernen möchtest, we have a book which is called Everybody Can Prophesy. Haben wir ein Buch, das heißt Der richtige Umgang mit Prophetie. I don't know what it's called in English. It's called Balancing the Prophetic. Im Englischen heißt es Balancing the Prophetic. We have it in English, in German, in Portuguese. Wir haben es in Englisch, English, I think Czech, Deutsch und Portugiesisch, Polnisch und ich glaube auch auf Tschechisch. In this book I explain very detailed, it's over 200 pages, how you really develop. Im Buch erkläre ich sehr detailliert auf über 200 Seiten, wie du diese Fähigkeit entwickeln kannst. Thank you guys for listening. Danke fürs Zuhören.